Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir sortieren diesen 26. April und ganz oben auf der Liste der aktuellen Themen steht der Gipfel in Peking zur neuen Seidenstraße. Der chinesische Staatschef und Parteichef Xi, der sagt, dieses Projekt sei eines, das zum Wohle der Menschheit gedacht sei. Die Kritiker sagen ganz anderes. Sie sagen, finanziell verwundbare Länder könnten in eine Schuldenfalle geraten, abhängig werden von China. Wir haben zum Beispiel heute früh mit Markus Hernig gesprochen, Sinologe aus Shanghai, auch Autor eines Buches über die Renaissance der Seidenstraße. Und der hat gesagt, wir brauchen beispielsweise ein Investitionsgesetz zwischen der Europäischen Union. Das ist der Peter Altmaier, den muss ich hier nochmal zurücknehmen, den wollten wir eigentlich nachher hören. Was hat also Markus Hernig gesagt? Diese Diskussion über die Seidenstraßen-Schuldenfalle hat sich aufgetan, nachdem klar geworden ist, dass zum Beispiel das große Hafenprojekt auf Sri Lanka in Hambantota einfach viel zu teuer, viel zu groß angelegt war. Das hat dann in Sri Lanka dazu geführt, dass sich das Land eben dafür sehr hoch verschulden musste, dass ein Kredit, der zurückgefordert wurde, nicht zurückgezahlt werden konnte. Und daraufhin gab es dann dieses Agreement, okay, wir verpachten dann eben einen Teil des Hafens, einen größeren Teil des Hafens auf eine Laufzeit von 99 Jahren. Und dann wurde dieser Hafen verpachtet und dann ist Sri Lanka in die Abhängigkeit von China letztlich getrieben worden. Also Herr Posener, die Frage ist diese neue Seidenstraße ein Projekt zum Wohle der Menschheit oder nicht? Nein, das ist ein neoimperiales Projekt zum alleinigen Wohle Chinas, wie alle imperialen Projekte. Nur im Gegensatz zu, sagen wir mal, frühen Imperien bekommen sie nicht dafür auch noch Sicherheit geliefert, die Leute, die das abnehmen. Hier geht es einzig und allein darum, Chinas Handelswege zu sichern, A, B, Chinas Rohstoffbedürfnisse zu befriedigen und C, in der Tat, immer mehr Nationen in Abhängigkeit, sei es finanziell, sei es handelsmäßig, sei es infrastrukturmäßig, von China zu halten. China hat das Recht, das zu tun. Niemand wird gezwungen, da mitzumachen. Aber wir sollten das mit sehr klaren Augen sehen. Mit klaren Augen sehen? Ich meine, immerhin sind jetzt 37 Staats- und Regierungschefs in Peking, sind alle dahin gereist. Das heißt, das Projekt hat eine gewisse Strahlkraft. Und da ist auch Peter Altmaier jetzt vor Ort, Wirtschaftsminister. Und er hat immer wieder gesagt, dass diese Initiative grundsätzlich schon dazu beitragen kann, den Welthandel zu stärken. Jetzt hören wir ihn mal, was er eben schon sagen wollte. Wir brauchen beispielsweise ein Investitionsgesetz zwischen der Europäischen Union und China, was eben europäischen Unternehmen dann auch vergleichbare Rechte in China einräumt. Das alles muss jetzt umgesetzt werden und deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir an einem guten Verhältnis auch mit China interessiert sind, dass es aber nur funktionieren wird, wenn diese Seidenstraßeninitiative kein politisches Instrument ist, sondern eine wirtschaftspolitische Initiative, die zum Wohle aller Beteiligten wirken soll. Also er sieht, so verstehe ich das zumindest, schon eine Chance, dass man diese Initiative so, sage ich mal, umbauen kann, dass sie dann doch zum Wohle der Menschheit sich auswirkt. Na, die Deutschen sehen immer eine Chance in allem, was, es tut mir leid, was Leute wie Xi und Putin und so machen. China ist ein Einparteienstaat. Die kommunistische Partei dort unterdrückt die Freiheit. Es gibt keine anderen Parteien. Was in Hongkong gerade abläuft, ist, also es spottet jeder Beschreibung. Und im Übrigen, wenn jetzt, wie viele Leute, 37, beim letzten Treffen waren 42, immer mehr Staaten, die teilgenommen haben an diesem Treffen, immer mehr Staaten sehen ja, dass das ein rein imperiales Projekt von China ist. Und solange zumindest es allein durch chinesisches Kapital von chinesischen Technikern, oft auch mit chinesischen Arbeitern, nicht mit Arbeitern vor Ort gemacht wird, dann ist das eigentlich fast noch schlimmer als die früheren imperialen Projekte, die wir alle so kritisieren. Im Übrigen muss man auch gar nicht nach Sri Lanka gehen, um zu gucken, wie man in Abhängigkeit gerät. Denken Sie an den Staat Montenegro. Hier in Europa, direkt vor unserer Tür, die haben dort eine Autobahn und eine Brücke von China bauen lassen im Zusammenhang mit dieser Initiative. Und nun sind sie auch faktisch der ganze Staat abhängig von China. Das können wir in Europa nun wirklich nicht wollen. Können wir nicht wollen. Im Grunde stimme ich Ihnen natürlich zu. Das heißt, man bräuchte vielleicht eine einheitliche Strategie in Europa, wie man eben da mit Xi und mit dieser chinesischen Initiative umgeht. Diese einheitliche Strategie scheint es aber nicht zu geben. Also zum Beispiel die Italiener haben sich dem Projekt ja angeschlossen. Ja, das ist ganz schlimm. Überall in Südeuropa, wo das Gefühl ja vorherrscht, die Deutschen hätten mit ihrer Europolitik diese Staaten schlecht behandelt. Also Griechenland, das ja den Hafen Piräus an die Chinesen verkauft hat, Italien, Ungarn, andere südeuropäischen Länder. Sie glauben, in China eine Art Rettung oder nicht wirklich. Sie glauben, da ein Gegengewicht schaffen zu können, möglicherweise um Brüssel und Berlin ein bisschen unter Druck zu setzen. Das heißt aber mit dem Feuer spielen. Das ist wirklich kurzsichtig und das Beispiel Montenegro zeigt, wie kurzsichtig das ist. Aber Sie haben vollkommen recht. Warum ist nicht die EU dort vertreten durch einen, durch den Handelskommissar? Denn darum geht es ja. Mhm. Warum schicken alle Staaten ihre eigenen Kommissare hin, obwohl für den Außenhandel nach wie vor die Europäische Union und einzig die Europäische Union zuständig ist, auch was Deutschland betrifft? Ja, die Frage bleibt. Ellen Posner hier zu Gast, Journalist und Blogger.